طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إنام الله سيس على ما مسز بهم هاتسجن على سوق بيت الله دم هند فلتن الله زيك من هيل سنة بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Wir haben beim letzten Mal einige Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes erwähnt, aber nicht unbedingt der Reihenfolge nach, der zeitlichen Reihenfolge nach. Weil wir haben als erstes gesagt, wir haben als erste Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets erwähnt, dass die Gebetszeit eingetroffen sein muss für das Gebet, was du verrichten möchtest. Danach haben wir erwähnt als zweite Voraussetzung, dass die Aura bedeckt sein muss. Und dann haben wir als dritte Voraussetzung erwähnt, dass der Ort, an dem du betest, also wo du drauf stehst, der Gebetsplatz und deine Kleidung und dein Körper rein sein muss von jeglicher Unreinheit, von jeglicher Najasa. Diese Reihenfolge, und danach haben wir als viertes noch erwähnt, dass die die Qibla haben wir erwähnt, die Qibla. Und dann haben wir als fünftes erwähnt die Absicht. Oder besser gesagt, die Absicht erwähnen wir heute, meine ich damit. Ja. Und wir haben einige Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes nicht erwähnt, die allerdings, auch natürlich Voraussetzungen sind. Und zwar als erstes die Tatsache, dass man Muslim ist. Die Tatsache, dass man Muslim ist, ist Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Das heißt, jemand, der kein Muslim ist, dessen Gebet wird nicht angenommen. Das ist die eine Voraussetzung, die gilt nicht nur fürs Gebet, sondern auch für alle anderen. Ja, also diese Voraussetzung ist eine Voraussetzung für alle Arten von Gottesdienste. Die Gottesdienste, die wir erwähnt haben, oder die Voraussetzung, die wir bisher erwähnt haben, wie zum Beispiel die Qibla, das Eintreten der Zeit, dass der Ort rein muss und sein muss und so weiter, das sind Voraussetzungen, die speziell für das Gebet gelten. Ja, aber es gibt auch Voraussetzungen, die für jegliche Art von Gottesdienste gelten, für jede Ibadah gelten. Und mit denen machen wir erstmal zu Ende und dann erwähnen wir noch andere Voraussetzungen, die gelten für jegliche Art oder für jede Art von Ibadah. Okay, die fünfte Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes ist die Niyyah. Und die Niyyah, sprachlich gesehen, bedeutet nichts anderes als die Absicht. Und die Absicht, die Niyyah, ist zweigeteilt, von zweierlei Art. Wenn du ein Salah verrichtest, dann musst du zwei Absichten haben. Die erste Absicht ist, für wen du dieses Salah machst. Und die zweite Absicht ist, was für eine Art von Salah du machst. Der erste Teil, der ist reserviert oder der wird behandelt in der Aqidah. Der zweite Teil wird behandelt im Al-Fiqh, logischerweise. Und deswegen behandeln wir den zweiten Teil. Den zweiten Teil, die Niyyah, sie unterscheidet nämlich ein Gebet von einem anderen Gebet. Zwei Gebete sehen genau gleich aus und haben genau die gleichen, also sehen genau gleich aus und trotzdem das eine ist, zum Beispiel das, die Tahiyat al-Masjid, das Eintreten, wenn du in die Moschee eintrittst, das Begrüßungsgebet, bevor du dich hinsetzt in der Moschee. Und das gleiche Gebet kann sein, dass die zwei Rak'at sind vor dem Fajr-Gebet. Was unterscheidet das eine vom anderen? Nichts außer die Absicht. Außer die Absicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja, die Taten sind gemäß den Absichten und jeder wird das erhalten, was er beabsichtigt hat. Die Absicht, erstens einmal, befindet sich im Herzen. Und die Absicht wird grundsätzlich nicht ausgesprochen. Die Absicht auszusprechen ist eine Bid'ah. Die einzige Stelle oder die einzigen zwei Stellen, an denen man die Absicht ausspricht, ist, wenn man in den Ihram-Zustand übertritt, dann sagt man zum Beispiel Labbaik Allahumma Umrah. Also man sagt Allah zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man jetzt eine Umrah verrichten möchte. Oder man sagt Labbaik Allahumma Hajjan oder Umratan wa Hajjan, wie dem auch sei. Das ist die erste Art, die erste Situation, wo man die Absicht ausspricht, die Niyya ausspricht. Und die zweite ist, wenn man opfert und zum Beispiel für sich und für seine gesamte Familie oder für andere opfern möchte, sagt man, oh Allah, dies ist für mich und für die Person so und so. Opfert für jemand anderes. Ja. Also, ja. Das sind die zwei Situationen. Ansonsten, die Absicht wird nicht ausgesprochen. Es gibt nämlich manche Leute, sie stellen sich hinter dem Imam hin und sprechen erst noch einen Text auf, bevor sie ihr Gebet anfangen. Also vor dem Mittagsgebet sagen sie, O Allah, ich beabsichtige, 4 Raka'at zu beten, und zwar ein Wuhr-Gebet hinter diesem Imam. Solche Texte sagen sie auf und das ist bekannt. Ja? Und das ist natürlich eine schlimme Sache. Und die, weil das hat auch keine Grenzen. Ja? Ich meine, warum sagt er nicht noch die Uhrzeit dazu? Oder noch den Ort, wo er beten möchte und solche Sachen. Ja? Das ist auch klar, du hast dich doch hinter dem Mann gestellt, weil du hinter ihm beten willst. Was willst du denn sonst hinter ihm machen? Ja? Auf jeden Fall, diese Sachen auszusprechen sind haram. Weil eine Ibadah muss so verrichtet werden, wie sie über uns überliefert worden ist. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jetzt, der Grund, warum manche Leute das gemacht haben, das hat seinen Ursprung, Allah ta'ala a'lam, im schafi'itischen Madhab. Und zwar, wo es heißt, dass der Imam al-Shafi'i, rahimahullah, folgendes gesagt hat, inna salata la budda min al-nutqi fi awwaliha. Und zwar, sagt Imam al-Shafi'i, beim Gebet muss man am Anfang unbedingt etwas aussprechen. Beim Gebet muss man am Anfang unbedingt etwas aussprechen. Und dann haben manche unwissende Leute daraus verstanden, dass damit die Absicht gemeint ist, die Niyya gemeint ist. Und das ist nicht der Fall. Sondern was Imam al-Shafi'i meinte, wallahu a'lam, ist der Takbir. Und zwar das Sagen von Allahu Akbar. Wenn du Allahu Akbar nicht sagst, Takbirat al-Ihram, trittst du gar nicht erst in dein Gebet ein. Und deswegen ist das ein Rücken von Arkan al-Salah, ein Bestandteil von den Bestandteilen des Gebetes, ein Rücken. Oder ein Fardteil, wie man es auch immer nennen möchte. Aber darüber reden wir inshallah in den kommenden Unterrichten, inshallah. Gut. Jetzt haben wir gelernt, dass die Absicht ist im Herzen. Die Frage ist, wann beabsichtigt man das Fardgebet oder das Nafila-Gebet? Wann muss man die Absicht haben, wenn man ein Gebet verrichten möchte? Zum Beispiel, wenn ich mein Duha-Gebet verrichten möchte. Wann habe ich die Absicht, dass mein Duha-Gebet ist? Ja? Manche Gelehrte haben gesagt, dass die Absicht muss in dem Moment da sein, wo ich Allahu Akbar sage. Da muss ich die Absicht haben, in diesem Zeitpunkt muss ich die Absicht haben. Warum haben sie das gesagt? Weil sie gesagt haben, dass die Niyya ein Rücken ist. Ja? Wenn du sagst, die Niyya ist ein Rücken, ein Bestandteil, Rücken ist klar, wenn du den nicht machst, dann ist dein Gebet ungültig. Ja? Und auch wenn du es vergisst zu machen, dann hast du auch nicht dein Gebet verrichtet. Manchmal kann man es nachholen, manchmal eben nicht. Wenn du zum Beispiel ein Gebet angefangen hast zu beten und du hast nicht die Nähe gehabt, dass es dein Morgengebet ist, dein Sabah-Gebet ist, ja? dann hast du, dein Sabah-Gebet nicht verrichtet. Denn das Sabah-Gebet ist 2 Raka'at. Und die 2 Raka'at vorher, Sunnah, sind genauso wie das Fardgebet. Ja? Und angenommen, du verrichtest die 2 Raka'at vor dem Fardgebet morgens und danach im Gebet hast du dann die Absicht, nee, ich möchte doch lieber Fard beten. Das geht nicht. Ja? Das heißt, du hast dein Fardgebet nicht verrichtet. Sondern das ist dann ein Nafila-Gebet und du musst es als Nafila-Gebet zu Ende machen. Wenn man es als Rücken bezeichnet, als Bestandteil des Gebetes, also als Teil des Gebetes bezeichnet, muss es zusammenhängend sein mit dem Gebet. Wenn ich Allahu Akbar sage, da muss die Absicht da sein. Okay? Sie kann nicht vorher da sein. Ich kann nicht jetzt die Absicht haben und danach beten oder so etwas. Sie haben gesagt, zwischen der Absicht und dem Gebet darf keine lange Zeit verstreichen. Weil sie gesagt haben, der Rücken ist ein Fard. Die Nähe ist ein Fard, ist ein Rücken von den Arkan des Gebetes. Die anderen Gelehrten haben gesagt, die Nähe ist kein Rücken, sondern die Nähe ist eine Voraussetzung. Ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Wenn du sagst, die Niyya ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes, dann kannst du die Niyya haben und erst danach dein Gebet verrichten. Und danach dein Gebet verrichten. Die Frage ist halt, wie gesagt, also bei diesem, also da haben sie gesagt, darf es einen zeitlichen Abstand geben zwischen der Niyya und dem Gebet dann tatsächlich. In beiden Fällen, ohne Niyya gibt es kein Gebet. Also zumindest nicht das Gebet, was du dir wünschst. In beiden Fällen. Gut. Wir werden nachher darüber reden, wie es ist, wenn man seine Niyya ändert. Denn viele von uns ändern im Gebet ihre Niyya. Und das passiert. Und muss manchmal passieren. Ja? Und manchmal ist es erlaubt und manchmal ist es eben nicht erlaubt. Gut. Als kleiner Hinweis noch, habe ich vorhin vergessen zu sagen, und zwar, wenn man seine Niyya laut ausspricht, davon abgesehen, dass es haram ist, ist es auch so, dass es den Menschen näher bringt zum Ar-Riya. Zu Ar-Riya, also der kleinen Form von Ash-Shirk, weil er nämlich das ausspricht, was er machen möchte. Und wenn er dann auch noch will, dass die Leute wissen, was er tut, dann ist es eine Form des kleinen Schirks. Gut. Wenn du in deinem Salah bist und du hast die Niyya gehabt, meinetwegen dein Fardgebet zu verrichten und du möchtest dein Gebet verlassen, du hast die Absicht, dein Gebet zu verlassen, dann ist dein Gebet immer noch gültig, bis du dein Gebet tatsächlich verlässt. Also die Absicht zu haben, das Gebet zu verlassen, ist nicht dasselbe wie, ich bete jetzt nicht mehr. Das sind zwei verschiedene Sachen. Beim Salah natürlich, wenn du jetzt im Gebet bist und vorhast, nee, ich bete jetzt nicht mehr zu Ende. Du machst die Bewegung vielleicht noch, aber wenn du möchtest nicht mehr weiter beten, ist dein Gebet vorbei. Aber dann ist dein Gebet ungültig, klar, keine Frage. Das gilt für alle Gottesdienste, außer für den Hajj, Wallahu A'lam, und die Umrah. Denn bei der Hajj und bei der Umrah, die darfst du nicht unterbrechen. Geht nicht. Wenn du in deinen Ihram-Zustand eingetreten bist und du gesagt hast, Labbaik Allahumma Hajjan oder Labbaik Allahumma Umratan, dann musst du deinen Hajj oder deine Umrah zu Ende führen. Selbst wenn du etwas tun würdest, was deinen Hajj ungültig macht und deine Umrah ungültig macht, trotzdem musst du deine Hajj und deine Umrah zu Ende führen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa atimmu al-Hajj wa al-Umrah lillah, und vollzieht die Hajj und die Umrah, oder vollendet die Hajj und die Umrah für Allah. Und deswegen muss man, wenn jemandem seine Hajj ungültig geworden ist oder die Umrah, muss er sie zu Ende führen und dann im kommenden Jahr dann einfach nachholen. طيب. Wie ist es, wenn man seine Niyya ändert? Jetzt haben wir einige Situationen. Und zwar, es könnte doch sein, dass du ein Fardgebet verrichtest und dann mitten im Gebet sagst, nein, ich möchte Nafila beten. Frage ist, geht das oder geht das nicht? Wann ist die Situation, gibt es die? Zum Beispiel, wenn du wenn du in die Moschee gegangen bist und du denkst, alle Leute haben schon ihr Pflichtgebet verrichtet, oder du denkst, die Jama'a hat schon gebetet und du betest jetzt dein Fardgebet alleine und plötzlich hörst du die Iqama. Die Leute fangen an zu beten. Ja. Was machst du jetzt in diesem Moment? Betest du dein Fard zu Ende? Verpasst du das Gemeinschaftsgebet, was du eigentlich beten wolltest, aber du hast nicht gebetet, weil du dachtest, sie wären schon fertig gewesen. Darfst du dann deine Absicht ändern in Nafila und zu Ende beten und dein Fard mit den anderen nochmal beten? Oder kann man seine Absicht ändern von Imam zu Ma'mum? Diese zwei Worte werde ich ja jetzt öfter verwenden. Imam ist klar, der vorbetet. Ma'mum ist der hinten dran betet. Ich werde jetzt nicht jedes Mal sagen, der hinten dran betet, sondern ich werde jetzt immer sagen, der Ma'mum auf Arabisch. Okay? Imam und Ma'mum. So. Kann man ein Ma'mum sein und dann die Absicht haben, Imam zu sein? Kann man ein Imam sein und dann die Absicht haben, Ma'mum zu werden? Ja? All diese Sachen sind Angelegenheiten, die zur Niyya gehören, zur Absicht dazu gehören. Und die wollen wir uns jetzt, inshallah, im Einzelnen anschauen und dann haben wir inshallah sogar alle Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes hinter uns, die speziell fürs Gebet gelten. Also, angenommen, jemand betet alleine sein Fardgebet. Und dann hat er die Absicht, es in ein Nafila, ein freiwilliges Gebet, umzuwandeln. Ja? Dann darf er das. Du darfst von einem Pflichtgottesdienst in einen freiwilligen Gottesdienst umgehen. Was ist, wie heißt es, übergehen. Weil ein Pflichtgebet ist mehr wert. Und wie heißt es, ein freiwilliges Gebet ist weniger wert. Und du darfst von einem Fardgebet in ein freiwilliges Gebet übergehen. Unter einer Voraussetzung, dass du auch genug Zeit noch hast, dein Fardgebet danach zu verrichten. Also wenn also jemand auf die Idee kommt, kurz bevor die Zeit abläuft von seinem Fardgebet, also er betet zum Beispiel Dhuhr-Gebet und sind noch 5 Minuten bis Asr-Zeit ist, ja, und er sagt, nee, ich möchte jetzt lieber mein Fardgebet in Nafila machen, weil ich habe meine Sunna vergessen zu beten vor dem Dhuhr-Gebet. Das geht nicht, ja. Dann muss er Fardgebet zu Ende verrichten. Also wenn du keine Zeit mehr hast, dein Fardgebet zu verrichten, dann musst du dein Fardgebet verrichten. Ganz einfach, ja. Es kann ja nicht sein, dass man Nafila betet und dann Fard weglässt. Das geht nicht. Gut. Ein Beispiel, ein weiteres Beispiel. Jemand betet ein Fardgebet. Fardpflicht, ja? Also damit meine ich jetzt natürlich eines von den 5 Gebeten. Jemand betet ein Fardgebet und dann sieht er eine andere Gemeinschaft beten. Die beten auch Fardgebet. Ich bete gerade mein Asr-Gebet. Ikindi, mein Asr-Gebet, und ich sehe, im Gebet merke ich, dass andere Leute Iqama machen und in Gemeinschaft ihr Asr-Gebet verrichten. Wenn ich Angst habe, dass ich das Gemeinschaftsgebet verpasse, dann unterbreche ich mein Pflichtgebet. Dann unterbreche ich mein Pflichtgebet, weil das ist eine Angelegenheit, die ist nicht einfach, ja. Manche Gelehrte erlauben das nicht. Die sagen, du darfst dein Fardgebet nicht unterbrechen, weil Fard ist eine Pflicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat angeordnet, dass wir unsere Gottesdienste zu Ende machen müssen. Und deswegen darfst du nicht ein Fardgebet einfach unterbrechen. Ja? Weil normalerweise, wenn du Allahu Akbar gesagt hast und Dhuhr-Gebet betest, Mittagsgebet betest, darfst du nicht einfach unterbrechen. Freiwillig so, geht nicht. Haram. Ja? Aber die Sache ist, wenn du eine Gemeinschaft siehst, die, wie heißt es, das gleiche Gebet verrichten, aber in Gemeinschaft, dann ist das Gemeinschaftsgebet mehr wert als das Gebet, was du alleine verrichtest. Ja? Und deswegen darfst du dein Gebet unterbrechen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er in der Hajj war, waren einige Sahaba, er hat ja selbst Hajj Qiran gemacht, und einige Sahaba haben Hajj Ifrad gemacht. Also Ifrad bedeutet, Hajj, nur einfach Hajj macht, sonst sind also keine Umrah und auch nicht mit Umrah verbinden, nichts. Sie haben nur Ifrat gemacht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen angeordnet und ist ihnen gesagt, wer von euch also Ifrat macht, soll Umrah machen und dann aus dem Ihram-Zustand rausgehen. Das heißt einfach Umrah gemacht und fertig. Und danach, Yom al-Tarwiyah, am 8. Tag von Dhul-Hijjah, soll er in den Ihram-Zustand übergehen und dann Hajj machen. Das nennt man Tamattu. Erst Umrah und dann Hajj. Das ist besser als Ifrat. Und ihr müsst euch vorstellen, er hat ihnen angeordnet, aus dem Ihram-Zustand rauszugehen, was du eigentlich nicht darfst. Du bist im Hajj, ja, darfst du nicht. Ja. Aber sie haben ihre Absicht geändert, von Ifrat zu Tamattu. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hat, dass das besser ist für sie. Ja. Und deswegen haben sie es gemacht. Und das ist ein Beweis dafür, dass man von einem Gottesdienst, der weniger wert ist, zu einem Gottesdienst gehen darf, der mehr wert ist. Okay? Gut. Wallahu a'lam. Dann jetzt zum Beispiel, wenn du ein Fardgebet verrichtest, irgendein Fardgebet, darfst du dann mitten im Gebet sagen, ich bete es als Nafila zu Ende? Darfst du. Nach dem, was wir gesagt haben, darfst du. Du darfst, wenn du Fard betest, deine Absicht ändern zu Nafila. Nafila gibt es viele Arten von Nafila-Gebete. Viele Arten von Freiwillig-Gebete. Musst du ein bestimmtes freiwilliges Gebet beabsichtigen? Oder kannst du auch irgendein freiwilliges Gebet beabsichtigen? Also einfach ein freiwilliges Gebet darfst du. Beispiel, du betest zum Beispiel dein Fardgebet, Wuhurgebet gerade, ja. Und du hast vergessen, die Sunna zu beten vor dem Wuhurgebet. Die 4 Raka'at oder 2 Raka'at vor dem Mittagsgebet hast du vergessen zu verrichten. Und du hast schon Allahu Akbar gesagt und betest gerade dein Wuhurgebet. Dann kannst du sagen, nein, ich bete es als Sunna zu Ende, Sunna vor Wuhur. Kein Problem. Aber angenommen, du hast schon deine Sunna gebetet vor dem Dhuhr-Gebet. Du hast deine Sunna vor dem Mittagsgebet schon verrichtet, 2 Rak'at oder 4 Rak'at sogar. Ja? Und du siehst aber eine andere Gemeinschaft, oder du hast gehört, dass sie wollen beten, oder dir fällt ein, ach, die wollten auch beten in Gemeinschaft, dann betest du dein Fard-Gebet einfach als Nafila zu Ende, als eine freiwillige Nafila, keine bestimmte freiwillige Nafila, irgendeine freiwillige Nafila, und dann gehst du mit der Gemeinschaft dein Fard-Gebet beten. Also das ist der Unterschied zwischen Mutlaq. Mutlaq ist irgendeine freiwillige Salah. Einfach, ich kann jetzt aufstehen, freiwilliges Gebet verrichten. Muss kein spezielles Gebet sein. Oder ein bestimmtes Sunnah, freiwilliges Gebet. Ja. Tayyib. Was ist, wenn man zum Beispiel Asr betet, Ikindi betet, Fard. Und dir fällt ein, du hast Dhuhr noch nicht gebetet. Beides sind 4 Raka'at. Das Dhuhr-Gebet und Asr-Gebet, Mittagsgebet und Nachmittagsgebet, Ikindi, Öle und Ikindi, ja, sehen genauso aus. Gibt keinen Unterschied in den zwei Gebeten. Okay? Darfst du dann zum Beispiel nach einer Raka'a sagen, Moment, ich habe mein Mittagsgebet noch nicht verrichtet, ich mache jetzt als Öle als Mittagsgebet zu Ende. Das darfst du nicht, weil die angeordnet ist, ein vollkommenes, ein vollständiges Dhuhr-Gebet zu verrichten und das hast du nicht getan. Wenn du mitten in dem Gebet deine Absicht änderst von Asr zu Dhuhr, hast du kein vollkommenes Dhuhr-Gebet verrichtet. Ja? Weil Voraussetzung für die Gültigkeit, haben wir gesagt, Voraussetzung dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Dhuhr-Gebet annimmt, ist, dass du vor dem Dhuhr-Gebet schon die Nähe hast, das ist ein Dhuhr-Gebet. Wenn du nicht die Nähe hast, dann ist es kein Dhuhr-Gebet. Ja? Und mittendrin kannst du nicht die Absicht ändern, also du kannst schon, aber dann hast du kein Dhuhr-Gebet verrichtet. طيب. Nächstes. Kommen wir zur Jama'a, wenn man in Gemeinschaft betet. Normalerweise ist es so, dass der Imam im Salah hat die Nähe, Imam zu sein. Ja? Und der Ma'mum, der hinter dem Imam steht, hat die Nähe, Ma'mum zu sein. Erst dann ist es eine Jama'a. Erstens dann ist eine Jama'a, wenn der eine beabsichtigt, Imam zu sein, der andere beabsichtigt, hinter dem Imam zu beten. Erst dann ist ein Jama'a, wenn nicht, ist keine Jama'a. Normalerweise. Aber was ist das? Das ist ein Problem, wenn man das so sagt. Weil, was ist, wenn du hinter einem Imam betest, der nicht weiß, dass er jetzt Imam ist? Das gibt's. Du kommst in die Moschee rein und du siehst jemanden betet. Und man sagt dir, ja, der betet gerade Dhuhr-Gebet. Und dann stellen sich 2, 3 hinter ihm hin. Und der merkt gar nicht, dass er Imam ist. Und die Leute beten aber hinter ihm. Sie haben die Nia, hinter einem Imam zu beten. Und der hat aber keine Nia, Imam zu sein. Ja? Das ist ein Problem. Deswegen haben viele Gelehrte gesagt, dass das Gebet nicht gültig ist. Weil es keine Jama'a ist. Und aber inshallah die richtigere Ansicht ist, dass dass das Gebet gültig ist. Aber jeder erhält das, was er beabsichtigt hat. Jeder erhält diesen Belohnung, die er beabsichtigt hat. Wenn ich hinter einem Imam bete und meine Nähe ist, Ma'mum zu sein, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir die Belohnung von einem Gemeinschaftsgebet. Warum können wir das so klar sagen? Kennen wir Al-Ghaib, das Verborgene? Nein. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat zu uns gesagt, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Das heißt, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Ich habe ein Jama'a-Gebet beabsichtigt. Also erhalte ich auch meine Belohnung für ein Jama'a-Gebet. Beim Imam das Gleiche. Wenn er die Nia gehabt hat, Imam zu sein, dann erhält er die Belohnung als Imam. Wenn er die Nia nicht gehabt hat, erhält er die Belohnung als ein Mufrid, als ein, der alleine gebetet hat. Wallahu ta'ala a'lam. Ja, und das ist auch die Ansicht von Imam Malik rahimahullah gewesen, dass das Gebet also gültig ist, auch wenn der eine nicht die Absicht hat, Imam zu sein, und der andere nicht Absicht, Aber natürlich, einer von den beiden muss ja, ist ja klar, ne? Sonst ist ja kein Gemeinschaftsgebiet. Also, wenn beide keine Aniyah haben, der eine ist nicht Imam, der andere nicht Amum, ja, dann ist ja kein Gemeinschaftsgebiet. Ja. Dann es gibt gar keine Verbindung zwischen den beiden. Tayyib. Nächste Situation. Jemand betet alleine. Jemand betet alleine. Und dann kommt eine Gemeinschaft und betet hinter ihm. Und dann hat er plötzlich den Niyya Imam zu sein. Geht das? Das geht. Ja, das geht. Er betet gerade alleine und dann hinten dran kommen Leute und dann hat er den Niyya Imam zu sein. Der Beweis ist der Hadith, in dem Ibn Abbas radiallahu anhuma im Nachtgebet sich neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter gebetet hat und Ibn Abbas hat mit ihm gebetet. Ja? Gut. طيب. Was ist aber mit folgender Angelegenheit? Der Ma'mum, der hinter einem Imam betet, hat die Niyya, alleine weiter zu beten. Geht das? Einer betet hinter einem Imam und mittendrin hat er die Absicht, nein, ich bete jetzt alleine zu Ende. Das geht, wenn es einen Grund dafür gibt. Zum Beispiel, wenn der Imam übertrieben lang betet. Wie im Hadith von Mu'adh radiallahu anhu bei Al-Bukhari bei Muslim, wo er radiallahu anhu angefangen hat, ein sehr, sehr langes Gebet zu verrichten. Überliefert ist, dass er Surat Al-Baqarah angefangen hat zu lesen. Und lange anscheinend hat er die Sura ganz gelesen. Da hat ein Mann dann hinter ihm das Gebet hinter ihm verlassen, hat alleine zu Ende gebetet. Und hat alleine zu Ende gebetet. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat zu ihm nicht gesagt, mach es nicht wieder. Sondern hat ihm nicht, sondern das Gebet war anscheinend gültig. Im Gegensatz dazu, als Abu Bakr, radiallahu anhu, einmal hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er kam ein bisschen spät. Und dann hat er, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war im Rukur, in der Verbeugung. Und dann hat Abu Bakr, obwohl er weit weg war von der letzten Reihe, hat er sich auch in Rukur gestellt. Und ist dann, dadurch ins Gebet eingedrungen und ist danach erst weitergelaufen, während er schon im Salah war. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, möge Allah deinen Eifer vermehren, aber tu es nicht nochmal. Möge Allah deinen Eifer vermehren, aber tu es nicht nochmal. Also da hat er ihm gesagt, es nicht nochmal. Aber beim anderen Hadith von Mu'adh hatte dieser Person nicht gesagt, tu es nicht nochmal, sondern anscheinend ihr Gebet war gültig. Das ist, was wir aus diesem Hadith lernen. Oder wenn es jemandem schlecht geht, oder wenn jemand starke Blähungen hat, oder wenn jemand dringend zur Toilette gehen muss, dann kann er sein Gebet alleine zu Ende verrichten und sein Gebet ist gültig, inshallah. Aber wenn es ohne Grund und ohne Grund macht, ist sein Gebet ungültig. Gut. Jetzt gibt es noch zwei oder drei Situationen. Und zwar, ein Imam wird Ma'mum. Ein Imam, der Vorbeter, wird Ma'mum, jemand, der hinten dran betet. Wie kann das gehen? Ja, das kann gehen. Und zwar, dass der Imam später kommt und dann das Gebet weiterführt. Der Imam selbst kommt später in die Moschee und führt dann das Gebet zu Ende. Und der Imam, der angefangen hat, geht zurück und der Imam, der richtige Imam, betet das Gebet zu Ende. Diese Sache ist gültig und unproblematisch, wenn die Leute davon Wissen haben, natürlich. Ja, wenn die Leute davon Wissen haben. Und zwar, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er gegen Ende seines Lebens krank war, hat er angeordnet, dass Abu Bakr, radiallahu anhu, das Gebet mit den Muslimen verrichten soll. Und dann war es so, dass Abu Bakr radiallahu anhu das Gebet angefangen hat zu verrichten. Und zwar, sie waren noch in der ersten Raka'a. Merkt euch, das ist wichtig. Sie waren noch in der ersten Raka'a. Und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann ist Abu Bakr, hat sich in die erste Reihe zurückgestellt. also eingefunden, die erste Reihe vorne, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet dann zu Ende verrichtet oder weitergeführt mit den Muslimen. Und das Gebet war gültig und korrekt und das war's. Und ist ja bekannt, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, er hat ja eigentlich sogar zu Abu Bakr gesagt, dass er stehen bleiben darf, Imam bleiben darf, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte zu Ende Gebet hinter ihm, aber Abu Bakr radhiallahu anhu sagte ja, es steht mir nicht zu, vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beten, also Imam für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein, und deswegen hat er sich in die erste Reihe eingefunden. Wie ich gesagt habe, das war in der ersten Raka'a. Wenn Abu Bakr radhiallahu anhu in der zweiten Raka'a gewesen wäre, dann wäre es problematisch gewesen. Weil wie soll das Gebet dann aussehen? Ja, dann wird es zumindest für die Leute wird's schwierig. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er in der zweiten Raka'a gekommen wäre und hätte sein Gebet in der zweiten Raka'a zu Ende verrichtet, dann wären die Leute alle schon fertig und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hätte noch eine Raka'a zu verrichten. Wie soll das gehen? Am Ende der Prophet steht auf und die anderen sind noch nicht fertig. Die anderen sind schon fertig. Ja, die wissen nicht, was sie machen sollen. Das geht nicht. Und deswegen ist auch Folgendes passiert. Und zwar ist uns überliefert worden bei Abu Dawud, der Hadith Sahih, und auch anderswo, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Tabuk bei dem Heer, er war nicht bei den Mujahideen. Ja? Er war irgendwo anders und kam dann zum Fajr-Gebet, zum Morgengebet, ein bisschen spät. Also die Leute haben schon angefangen zu beten. Wen haben die Sahaba radiallahu anhum als Imam der Muslime im Fajr-Gebet eingesetzt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Tabuk nicht da war? Haben sie Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu eingesetzt. Das heißt, Abdurrahman ibn Auf hat das Fajr-Gebet verrichtet für die Muslime. Wann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Salah? Er kam, als die Muslime in der zweiten Raka'a schon waren vom Fajr-Gebet. Und wie haben sie dann das Gebet zu Ende verrichtet? Ganz normal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hinten dran gebetet, wie ein anderer. Als dann das Gebet zu Ende war, von den Muslimen, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden und hat seine Raka'a nachgeholt. Und die Sahaba, radiallahu anhum, haben Tasbih gesagt, Subhanallah gesagt, unter sich, also als Ausdruck, als hätten sie eine Sünde begangen. Weil sie haben sich gedacht, wie konnten wir beten? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist noch nicht da. Und dann haben sie gewartet, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gebet zu Ende verrichtet hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt, Asabtum, ihr habt es richtig gemacht. Ihr habt es richtig gemacht. Und deswegen, Abdurrahman ibn Auf wird in mancher Biografie, manchem Sira-Buch bezeichnet als Imam al-Mustafa. Der Imam von al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, weil er die Ehre hatte, radiallahu anhu, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam Imam zu sein in einem Fajr-Gebet. Deswegen noch einmal, wenn der Imam, die Situation gibt es zwar, behaupte ich mal nie, aber sie kann es geben, wenn ein Imam in der ersten Raka'a kommt, kann er unproblematisch das Gebet zu Ende verrichten, wie im Hadith von Abu Bakr. Und wenn ein Imam aber erst zur zweiten Raka'a geht, dann soll man so handeln wie im Hadith von Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, und der Imam, der angefangen hat, soll auch sein Gebet zu Ende verrichten. Nächste Situation. Ein Ma'mum wird Imam. Ein Ma'mum, das heißt jemand, der hinter dem Imam gebetet hat, wird plötzlich Imam. Das kann es geben, ganz einfach. Der Imam verliert sein Wudu. Der Imam vergisst, dass er kein Wudu gemacht hat. Dann nimmt er sich jemanden, den er glaubt, er kann sein Gebet zu Ende führen. Der läuft dann nach vorne und macht dann das Gebet zu Ende. Und diese Bewegung übrigens, die Bewegung ist überhaupt nicht problematisch. Ja? Eine Bewegung, die zum Salat dazugehört, ist unproblematisch. Absolut unproblematisch. Also in diesem Fall ist einer, der hinter Imam gewesen ist, ein Ma'mum, ist Imam geworden. Und das ist überhaupt kein Problem. Wenn irgendwie aus irgendeinem Grund das Gebet von Imam ungültig geworden ist. Jetzt gibt es noch eine Situation, die nicht überliefert worden ist, aber die anscheinend manche Leute vielleicht trotzdem machen. Und zwar, zwei Leute kommen zu spät zum Gebet und sagen, die beten nebeneinander, kommen zu spät zum Gebet, aber also das Gebet hat schon angefangen, ja. Die haben eine Raka'a verpasst, zwei Raka'a verpasst, drei Raka'a verpasst oder sogar vier und setzen sich dann mit der Gemeinschaft hin, auf jeden Fall. Dann sagt der eine zum anderen, wenn das Gebet fertig ist, dann bist du mein Imam. Und wir beten zusammen zu Ende. Ja? Diese Sache kann man machen, ist aber nicht überliefert und deswegen sollte man es lieber weglassen. Wallahu ta'ala a'lam. Jetzt gibt es ein paar Voraussetzungen, die nicht speziell sind, nur für das Salah, was wir jetzt sofort erwähnen. Und zwar, wir haben nicht erwähnt, dass man rein sein muss, tahir sein muss. Man muss Wudu gemacht haben. Wudu ist keine Voraussetzung für das Gebet alleine, sondern Wudu ist auch Voraussetzung für, dass du den Mushaf anfassen darfst, dass du Tawaf machen darfst. Ja? Deswegen, Wudu ist nicht nur Voraussetzung für für das Salah. Aber es ist natürlich Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets. Dann, dass du Muslim bist, das haben wir gesagt, dass du Muslim bist, dann, dass du im Besitze deiner geistigen Kräfte bist und das heißt, dass du nicht geisteskrank bist und so, ja, und dass du auch wach bist, natürlich, muss ja sein, und dass du auch nicht dass du nicht zu jung bist, also du musst auch alt genug sein. Du musst alt genug sein. Ein Kind, was nicht weiß, was es tut, der hat nicht gebetet. Der hat kein Gebet verrichtet. Ja? Obwohl wir für ihn uns wünschen, inshallah, dass Allah ihn dafür belohnen wird. Aber es ist nicht das Salah, was von ihm eigentlich erwartet wird. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.